Ich hatte keine Privatsphäre. Erinnerungen an ein Korrespondentenleben in der DDR von Dieter Bub. Entschuldigung, ich habe vorsichtshalber geklingelt, um mich anzukündigen. Sie wissen ja längst Bescheid durch den Wachposten vor der Haustür, der mich über Walkie-Talkie gemeldet hat. Im Frühjahr 1977 übernimmt Dieter Bub als dritter Korrespondent das Büro des Magazins Stern in der Leipziger Straße in Ost-Berlin. Bei der Akkreditierung weiß das Außenministerium in der DDR nichts von seiner Vergangenheit in Halle an der Saale. Er war mit dem Abitur unter dem Namen Dieter Müller über Ost-Berlin in den Westen geflüchtet. Seine Rückkehr unter dem Namen Dieter Bub verdankt er der Adoption durch den Konzertmeister Rudolf Bub. So konnte er ohne Probleme, aber mit guten Kenntnissen über die DDR-Gesellschaft seine Arbeit beginnen. Zu seinem Berichtsgebiet gehörten auch Polen, die CSSR und Ungarn. Er weiß, dass er von der Staatssicherheit überwacht wird. In deren Protokollen wird er unter dem Namen Wabe geführt. Mein neues Zuhause in der Hauptstadt der DDR. Alles tiptop. Ordentlich ausgestattet für gehobene Ansprüche. Drei Zimmer, Küche und Bad, eingerichtet vom Hamburger Verlag. Standardmobiliar aus dem Westen. Das Doppelbett bequem, die Wände frisch geweißt. Keine Spuren mehr von meinem Vorgänger. Also, ich bin der Neue, euer Klassenfeind. Und ihr Fremden seid meine Genossen und Genossinnen. Das ist nun unser erster gemeinsamer Tag. Ich weiß, ihr habt mich erwartet. Meine Ankunft im 11. Stock rechts ist gemeldet. Ihr habt die Mikrofone eingeschaltet. Keine Ahnung, wo sie installiert sind. Ich vermute, überall. Anruf aus der Hamburger Chefredaktion. Für die sind New York, Moskau oder Paris näher als Ost-Berlin. Die DDR ist für die Sternredaktion an der Alster so fern wie Tadschikistan. Ihr werdet mir zuhören? Bei Telefongesprächen? Bei der Unterhaltung mit Besuchern? Bei meinen Anrufen nach Hamburg? Beim Aufwachen? Auch beim Singen unter der Dusche? Ich vermute euch im zweiten Stock, denn dort passiert der Fahrstuhl ohne Halt. Ich denke, ihr seid ein Kollektiv, wahrscheinlich auch für andere zuständig. Aber Kollegen aus der BRD, der Bundesrepublik Deutschland, sind hier nicht zu Hause. Die leben fast alle in West-Berlin. Hier, in der Hauptstadt der DDR, sind wir nur ein paar. Karl-Heinz Baum von der Frankfurter Rundschau und unser Sternfotograf Harald Schmidt, der schon seit 2 Jahren mit Frau und Hund hier in Lichtenberg zu Hause ist. Der kennt das. Dieter Bub wohnt als Sternkorrespondent ab 1977 in der Leipziger Straße 65. Auf der einen Seite der Blick zum Verlagshaus Axel Springer in West-Berlin, auf der anderen Seite zum Gendarmenmarkt, Ende der 70er Jahre noch Ruinen, bald auf Wunsch Honeckers auferstanden mit Konzerthaus, dem Deutschen und dem Französischen Dom. Für Journalisten aus Westdeutschland gab es bei Anträgen auf Akkreditierung in der DDR auch schon früher Möglichkeiten zur Berichterstattung. Dazu gehörten seit den 50er Jahren die Leipziger Messe, die Ostseewochen in Rostock, die Händel-Festspiele in Halle und die Weltjugendfestspiele in Ost-Berlin. Ein großes, fröhliches Fest, wo überall Bella Ciao und Venceremos gesungen wurde. Damals hatte es die Hoffnung gegeben, diese Atmosphäre könnte der Anfang der Liberalisierung sein. Es war ein Irrtum. Es folgte die Rückkehr zum SED-Überwachungsstaat mit all seinen Einschränkungen und den Nöten im Alltag. Welcher Aufwand, welche Aufmerksamkeit ihr uns widmet, Tag und Nacht. Wer weiß, wie viele ihr seid. Der ärgerliche Teil eurer Arbeit sind vermutlich die Berichte, die ihr auf einer alten Erika-Maschine tippen müsst. Das Außenministerium muss ja wissen, was ich treibe. Anträge der Westkorrespondenten in Ost-Berlin werden genehmigt, wenn dadurch ein positives Bild der DDR zu erwarten ist. Beispiele dafür sind Reportagen über Dresden, über die alte Verbindungsstraße zwischen Berlin und Hamburg, über das ungewöhnliche japanische Restaurant in Suhl mit Nackt-Tee-Zeremonie und Rostock mit den Störtebeker Festspielen auf Rügen. Die Berichterstattung über eine LPG oder über volkseigene Betriebe wird abgelehnt. Für das Porträt eines Abgeordneten der Volkskammer wird nach Vorbild der Potjomkinschen Dörfer in Jena extra eine Wohnung tapeziert und neu eingerichtet. Der Schwindel fliegt auf, der Bericht nicht veröffentlicht. Der holprige Fahrstuhl hält nicht im zweiten Stock, wie immer. Da sind eure Abhöranlagen installiert und ihr könntet reagieren und uns in einem geparkten Wartburg folgen. In der selbstgewählten Isolation der Leipziger Straße suche ich die Atmosphäre des Hauses. Es ist eine gespenstische Stille, nur unterbrochen vom Geräusch dieses rumpelnden Fahrstuhls. Ich weiß nichts darüber. Ich weiß nicht, wer ihn benutzt, als gingen sich die Bewohner aus dem Weg. Guten Morgen. Hattet ihr eine gute Nacht? Habt ihr mich ordentlich überwacht oder seid ihr etwa eingeschlafen? Zu eurer Information könnt ihr gleich weitergeben. Nach dem Frühstück werde ich gegen 10 das Haus verlassen und mich mit Harald treffen. Harald Schmidt parkt seinen kleinen Sportwagen unten und wir steigen in den großen schwarzen 5er BMW um. Offiziell ist den Korrespondenten das Verlassen Ostberlins ohne Genehmigung untersagt. Westjournalisten können dieses Verbot aber unterlaufen mit dem Diplomatenstatus, der ihnen mit Autokennzeichen und Ausweis selbst bei Kontrollen jederzeit freie Fahrt ermöglicht. Dieter Bub schafft es, auch den unter Hausarrest stehenden Regimekritiker Robert Havemann zu besuchen. Der Kommunist und SED-Kritiker ist Erich Honecker und der Partei ein besonderer Dorn im Auge. Dass er über Westkorrespondenten mit den bundesdeutschen Medien kommuniziert, ist für sie besonders unerträglich. Der Besuch bei Robert Havemann und seiner Frau Sibylle in der Burgwaldstraße war eine Provokation. Die Straße ist abgesperrt, das Grundstück wird mit Kameras und Mikrofonen überwacht. Natürlich haben wir bei Kaffee und Kuchen nicht laut geredet. Wir haben mit Kurzmitteilungen auf Zettel korrespondiert, auf dem Bootssteg und dem Ruderboot auf dem See. Da haben wir miteinander gesprochen. Im Rahmen seiner Kontakttätigkeit unterhielt B., also Dieter Bub, stabile persönliche Verbindungen zu feindlich-oppositionellen Personen. Den Kontakt zu Havemann nahm er am 11.04.1980, also bereits wenige Tage nach seiner Akkreditierung, auf. In der Folgezeit kam es zu nahezu regelmäßigen Zusammentreffen. B. wurde für Havemann zu einem bedeutenden Kontaktpartner. Im Zeitraum bis 8.3.1982 kam der Korrespondent des Stern insgesamt 15 Mal, meist in der Wohnung des Havemann in der Burgwaldstraße, mit diesem zusammen. Einige dieser Treffen fanden im PKW des Havemann vor dem Wohnsitz des B. in der Leipziger Straße statt. Was wir genau miteinander beredet haben, ist euch verborgen geblieben. Die gemeinsame Berliner Erklärung von Robert Havemann und Rainer Eppelmann mit dem Aufruf zur Abrüstung in Ost und West. Eppelmann ist für euch ein Ärgernis. Selbst die Drohung, seine Kinder in einem Erziehungsheim wie in Torgau unterzubringen, hat euch nichts genutzt. Auf den oppositionellen Pfarrer Rainer Eppelmann werden 2 Mordanschläge durch Manipulation an seinem Auto verübt. Beide misslingen. Eppelmann veranstaltet weiter in der Samariterkirche in Berlin-Friedrichshain Bluesmessen, die wegen des großen Andrangs 3-mal am Tag stattfinden. Einer der Künstler, die dort auftreten, ist Stefan Kraftschick. Zum Teufel, der geht auf 2 Füßen herum und das sogar noch vor Publikum. Für Dieter Bub ist Pfarrer Eppelmann ein wichtiger Mann, um Informationen über das Innenleben der DDR und die oppositionelle Szene zu bekommen. Mit publizistischer Schützenhilfe von Wabe, wie Korrespondent Dieter Bub in den Stasi-Unterlagen genannt wird. Mit publizistischer Schützenhilfe von Wabe wurde der feindlich negative DDR-Pfarrer Eppelmann als Leitfigur der sogenannten unabhängigen Friedensbewegung in der DDR aufgebaut. Wabe unterhielt darüber hinaus zu einer Reihe von Personen intensive Kontakte, die bestrebt sind, die sogenannte unabhängige Friedensbewegung in der DDR als politische Bewegung gegen die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse zu formieren. Mich erfasst ein Orwell-Gefühl von Einsamkeit. Unterbrochen von Nachrichten im Ost- und Westwechsel zwischen aktueller Kamera und Tagesschau. Dazu Lektüre vom Neuen Deutschland und der beliebten Modezeitschrift Sibylle. Das Zentralkomitee der SED, der Ministerrat der DDR und der Bundesvorstand des FDGB haben am 25. September gemeinsam die weitere Erhöhung der Mindestrenten und anderer Renten beschlossen. Allein in diesem Geisterhaus, bei der Suche nach Geschichten aus dem fremden Deutschland, betäube ich mich gelegentlich mit Gin Tonic. Ich bin allein. Allein mit euch, den unsichtbaren Fremden, unten an euren Abhöranlagen. An anderen Abenden treffe ich mich mit neuen Bekannten im Ganymed beim Berliner Ensemble, dort, wo früher das Lokal von Brecht und Weigel war und wo noch heute ein beliebter Treffpunkt ist. Ich weiß, dass ich bei den Kellnern vorsichtig sein muss. Die berichten euch ganz sicher auch von dem, was sie von den Gästen gehört haben. Ich will nicht so allein sein in meinem Geisterhaus. Folgt ihr mir bei meinen abendlichen Streifzügen durch die Stadt, wenn ich mit Stammgästen in Kneipen sitze wie im Lassan oder im Hackepeter am Kollwitzplatz oder in Klärchens Ballhaus, in das westdeutsche und türkische Gastarbeiter so gerne gehen, freizügig mit D-Mark und Geschenken wedeln, um mit Liebesgaben belohnt zu werden? Es wird immer viel getrunken hier und es wird immer spät und irgendwer von euch macht hier Fotos mit Knopflochkameras, die wir nicht sehen sollen. Zwischen dem, was dem Sternkorrespondenten Dieter Bub erlaubt ist und dem, was er tut, gibt es einen deutlichen Unterschied. Seine wichtigsten Geschichten erfährt er nicht bei offiziell angemeldeten Terminen, sondern bei seinen Streifzügen durch Ost-Berlin, unterwegs in Cafés und Restaurants. Bei Bier, Korn und Wein erzählt man ihm aus dem privaten Leben, von Versorgungsschwierigkeiten, Familienfesten, Jugendweihe, Konfirmation. Kennt ihr das Warensortiment in meinem Kühlschrank? Natürlich, ihr inspiziert ja meine Wohnung. In der Kaufhalle kann ich mich gut versorgen, mit Butter, Milch, Joghurt. Zwei Sorten, nicht zwei Dutzend wie in West-Berlin, mit Käse, Wurst, Marmelade, Brötchen, festen Brötchen, die nicht wie drüben schmecken wie mit Luft aufgeblasen. Ich könnte in West-Berlin einkaufen, klar, aber ich will das nicht. Wer weiß, vielleicht sind wir uns hier in der Kaufhalle sogar mal begegnet. In der Zeit, in der Dieter Bub Sternkorrespondent in Ost-Berlin ist, gibt es ein besonderes Ereignis. Henry Nannen, der Herausgeber des Stern, besucht 1977 die Hauptstadt der DDR. Es ist ein gesellschaftliches Ereignis. 200 Gäste sind zu einem Empfang des Gruner und Jahr Verlags in das vornehme Ermeler Haus im Zentrum Berlins geladen. Darunter Günter Gauss, der Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin. Auch viele Genossinnen und Genossen der SED und der DDR-Medien. Speisen und Getränke aus dem West-Berliner KDW. Am Piano Gottfried Böttcher, der Pianist der 3-nach-9-Talkshow des Westfernsehens. Natürlich wart ihr auch dabei. Wir sind uns begegnet, ganz sicher. Und ihr habt mir zugelächelt und euch bestimmt amüsiert, dass ich euch nicht erkannt habe. 1. Mai Vorbereitungen. Eine kurze Nacht. Ich habe bei geöffnetem Fenster geschlafen und werde durch Marschschritte aus dem Bett geworfen. Schon heute, am 29. April, beginnen die Übungen zur großen Mai-Demonstration. Aufmarsch der bewaffneten Streitkräfte nach dem Vorbild Moskaus und ein Erbe Preußens. Ein Höhepunkt von Wabes verleumderischer Berichterstattung war der Artikel »Jugend ans Gewehr«, in dem Wabe der DDR eine beispiellose Militarisierung, Verherrlichung des Kriegsdienstes und Aufforderung zum Brudermord unterstellt. Im Kontext der Angriffe von BRD und Westberliner Medien gegenüber unserer Friedens- und Verteidigungspolitik beinhaltete dieser Beitrag einen grundsätzlichen Angriff, stellte eine Eskalation dar. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vorhin habe ich bei meiner Rückkehr auf dem schwarzen Hut in der Garderobenablage eine große, lebende, grüne Wanze gefunden. Die Wanze soll mir zeigen, ihr besitzt Schlüssel für meine Wohnung. Ihr habt jederzeit Zutritt, Tag und Nacht. Ihr könntet mich im Schlaf überraschen, mich abholen und zum Verhör in die Stasi-Zentrale in die Normannenstraße bringen. Ich bin euch ausgeliefert, wie Regimekritiker Jürgen Fuchs oder Rainer Eppelmann. Ich könnte verschleppt oder abgeschoben werden, wie Roland Jahn. Ich soll Angst haben vor euch, Unsichtbaren? Ja, es gibt Nächte der Angst, in denen mir bewusst wird, wie sehr ich ausgeliefert bin, in denen ich wach liege und fürchte, Fremde verschafften sich Zutritt zu meiner Wohnung. Vor der Tür steht ein junges Paar, Lena und Christian Vogt. Christian war Konstrukteur auf der Rostocker Neptunwerft. Er hatte nach der Gründung der damals erfolgreichen Rockband Oscar im Norden für Ärger gesorgt, war verhaftet, monatelang eingesperrt und dann 3 Jahre auf Bewährung verurteilt worden. Jetzt erzählen sie ihre Geschichte. Sie hoffen für ihre Ausreise durch unsere Hilfe. Sie werden schikaniert und seit 1972 von der Staatssicherheit überwacht. Ihr wisst, dass sie bei mir vor der Tür stehen. Ihre Ankunft ist längst gemeldet worden. Eine Woche später treffe ich mich mit Rechtsanwalt Vogel, dem Ost-West-Unterhändler, an den sich viele Ausreisewillige wenden. Wir treffen uns in der Leipziger Straße. Ich verpflichte mich, wie in 5 Fällen zuvor, über die Sache nicht zu berichten. Familie Vogt kann 3 Monate später mit Genehmigung Honeckers ausreisen nach Hamburg. Viele hundert Ausreisewillige können die DDR verlassen, weil die Bundesrepublik sie freikauft und dadurch den Devisenmangel des zweiten deutschen Staates ein wenig lindert. Bundesminister Egon Franke sagt dazu 1977 in einem Interview: Ich muss sagen, dass gerade in den letzten Jahren im Bereich der humanitären Probleme, darunter verstehe ich zum Beispiel die vorzeitige Entlassung von politischen Häftlingen aus dem Gewahrsam der DDR, sich in steigender Zahl ergeben hat. Als DDR-Korrespondent hat Dieter Bub auch Kontakt zur ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin. In einem abhörsicheren Raum, der sogenannten Laube, finden Treffen mit dem ständigen Vertreter Günter Gauss statt. 1981 ist ihr Thema der bevorstehende Besuch von Bundeskanzler Helmut Schmidt in der DDR. Schmidt besucht Honecker nicht in der Hauptstadt der DDR, es ist kein Staatsbesuch, sondern in Honeckers Jagdsitz Schloss Hubertusstock mit Abstecher nach Güstrow. Da bin ich euch entwischt. Dass ich für die Berichterstattung bei der Pfarrersfamilie in Güstrow übernachtet habe, habt ihr nicht mitbekommen. Aber sonst kriege ich immer neue Rügen für meine Verfehlungen in der DDR und auch in den sozialistischen Bruderstaaten, die ja zu meinem Berichtsgebiet dazugehören. Wenn ich reise, wird das ans Außenministerium gemeldet. Verleumderische und tendenziöse Berichterstattung über die CSSR. Wir hatten Anna Maranova als Sprecherin der Bürgerrechtsbewegung Charta 77 getroffen und Jiri Hayek, den Außenminister unter Alexander Dubček, beim Prager Frühling 1968. Der Titel der Sternreportage hat euch natürlich getroffen. Bespitzelt, gefangen, gefoltert. Missbrauch von gewährten Arbeitsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Einreisen in die VR Polen. Seine Aufenthalte nutzte Wabe, um Kontakt zu führenden Oppositionellen bzw. Solidarność-Mitgliedern herzustellen. Somit Unterstützung der konterrevolutionären Kräfte in der VR Polen. Die neuen Helden der Arbeit. Polen im Herbst. Natürlich habt ihr auch meine Sternberichte aus Polen gelesen, aber Polen ist anders als die Tschechoslowakei. Prag belegte Dieter Bub mit einer Einreisesperre. Nach Polen hingegen konnte er weiterreisen und von der Solidarność-Bewegung berichten. Ihr habt es durch ein Telegramm erfahren. Jetzt kennt ihr meine wahre Identität. Das Geheimnis meiner vielen Reisen nach Halle mit Spaziergängen durch das Paulusviertel und an der Saale. Besuche am Ort meiner Kindheit und Jugend. Nachdem die Stadtsicherheit erfahren hat, dass Dieter Bub identisch ist mit Dieter Müller aus Halle an der Saale, der vor Jahrzehnten als Abiturient in den Westen geflohen ist, erhält die Stadtsicherheit am 15. Dezember 1981 den Bericht über Bubs Schulzeit von einem MFS-Mitarbeiter. Dieter Müller zeigte besonders im Gegenwartskundeunterricht nur mangelnde durchschnittliche Leistungen und eine eindeutige Westorientierung. Er sonderte sich etwas von der Klasse ab, fühlte sich bereits als angehender Künstler. Er suchte die Nähe zu älteren Lehrern. Er zeigte, trotz einer Mitgliedschaft in der FDJ als Tarnung, keinerlei gesellschaftliches Engagement. Eine Zulassung zum Studium gilt so als ausgeschlossen. Nach seiner Enttarnung legte die Staatssicherheit in Halle eine eigene regionale Akte an, in der jeder Besuch und jede seiner Bewegungen, auch Autoverfolgungsjagden, registriert wurden. In der letzten Nacht habt ihr die Regler eurer Anlage bestimmt bis zum Anschlag hochgezogen. Sie war hier über Nacht. Wir haben geflüstert und uns über euren Lauschangriff amüsiert. Habt ihr was gehört? Dass ich in den letzten Wochen immer mal wieder nachts nicht in meine Wohnung heimgekehrt bin. Natürlich habt ihr das mitbekommen. Ich bin also die Liaison mit einer DDR-Bürgerin eingegangen. Wie heißt das in eurem Deutsch? Meine Intimpartnerin. Was für ein Wort. Ich weiß, es gibt kein Geheimnis. Aber ich weiß nicht, habt ihr auch bei ihr in dem kleinen Dorf in der brandenburgischen Walachei schon Mikrofone installiert und im Kreis ihrer Freunde und Bekannten einen Informanten auf uns angesetzt? Da draußen, wo sich ein buntes Künstlervolk zusammengefunden hat? Ich glaube das nicht. Bereits der zweite Korrespondent des Stern hatte sich in eine attraktive Frau aus Ost-Berlin verliebt. Auch andere Journalisten, Fotografen und Kameraleute waren von der Selbstständigkeit, Emanzipation und dem Selbstbewusstsein der DDR-Frauen beeindruckt. Deren Wunsch nach einem neuen Leben im Westen wurde stets genehmigt. Versuche, sie als Mitarbeiterinnen der Staatssicherheit zu gewinnen, scheiterten in aller Regel. Ich bin nicht mehr allein in dieser Welt, in der ich Tag und Nacht von Schattengestalten umgeben war. Wir unternehmen Fahrten mit dem Trabant, Ausflüge in die Umgebung von Berlin, zum halb verfallenen Schloss Meseberg, auch zu einem Treffen mit Oppositionellen in Jena und zu Freunden an der Müritz in der Nähe eines Flugplatzes der Roten Armee. Die Staatssicherheit ermittelt wegen Spionage. Ergebnislos. Die Liste der sogenannten Verfehlungen des Sternkorrespondenten Dieter Bub wird allerdings immer länger. In keinem dieser Fälle stellte Waber einen Antrag auf Durchführung journalistischer Vorhaben. Außerdem unterließ er stets, sich beim Verlassen der Hauptstadt abzumelden. Bei allen Tricks, die ich mir einfallen lasse, ich kann euch nicht entkommen. Immer stehen ein Trabi oder Wartburg bereit. Alles wird von euch kontrolliert und protokolliert. 10.46 Uhr verließen Wabe und Biene das Wohnhaus Leipziger Straße 65, stiegen in den PKW BMW ein. 12.01 Uhr, beide fuhren in die Kopperstraße, wo Wabe den PKW auf Höhe des Lichthauses abstellte. Beide suchten den Schuhsalon Exquisit auf. 12.16 Uhr verließen sie den Schuhsalon und betraten danach die gegenüberliegende Verkaufsstelle für Gardinen und Stoffe. 12.25 Uhr begaben sie sich wieder zum PKW und fuhren von der Kopperstraße in die Karl-Marx-Allee. Hier hielten sie und betraten den Schuhsalon Exzellent. Auch das wisst ihr, dass wir mit leeren Händen aus dem Exzellent-Schuhladen herauskamen. Selbst in der Hauptstadt war unsere Suche nach festen Winterschuhen ohne Erfolg. Lacht nicht, weil ich außer Atem bin. Der Fahrstuhl ist wieder einmal ausgefallen. 11 Stockwerke Treppensteigen. Mit Peter Graf unterm Arm. 2 Bilder des Dresdner Malers, die ich bei einem Atelierbesuch erworben habe. In der Galerie Arcade bei Klaus Werner habe ich auch Bilder gekauft. Tod eines Clowns von Peter Herrmann. Ein Geviert von Zirkuswagen. In der Ferne die Andeutung einer Mauer. Nichts für euch. Gruß Neujahr. Ihr könnt Silvester zu Hause verbringen. Ich werde wieder aufs Land fahren. Prost, Genossen. Auf den Staatsratsvorsitzenden der DDR Honecker ist nach Angaben des Magazins Stern am Silvestertag ein Attentat versucht worden. Nach dem Bericht des Magazins fuhr Honecker in einem Autokonvoi in die Schorfheide. In Klosterfelde, nördlich von Berlin, versucht ein 41-jähriger Ofensetzer, einen Teil des Konvois zu überholen, um hinter dem Honecker-Fahrzeug wieder einzuscheren. Während dieses Überholmanövers wurde der Wagen des Ofensetzers von einem Begleitfahrzeug von der Straße gedrängt. Anschließend, so der Bericht des Magazins weiter, eröffnete der Attentäter sofort das Feuer. Dabei wurde ein Polizist aus der Begleitung Honeckers schwer verletzt. Es ist soweit, Genossen und Genossinnen. Ich muss euch verlassen. Den Grund kennt ihr. Und wie den Nachrichten gemeldet, ist einer Meldung des Stern zufolge des Magazins aus Hamburg auf den DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker in der Gemeinde Klosterfelde im Kreise Eberswalde ein Attentatsanschlag verübt worden. Autor dieser Informationen ist der Korrespondent des Magazins Stern in Ostberlin, Dieter Bub. Ja, ich halte es für sicher, dass die DDR den Vorfall dementieren wird. Man wird behaupten, dass es kein Attentat auf den SED-Chef gegeben hat. Und das ist ja im engeren Sinne auch richtig, weil er nicht unmittelbar gefährdet war, aber man würde sagen, es hat sich um einen vielleicht angetrunkenen Autofahrer gehandelt, der in eine Schießerei verwickelt worden ist und der das Feuer eröffnet hat. Dieter Bub, wir danken Ihnen und wünschen einen guten Tag in Ostberlin. Auf Wiederhören. Die Geschichte ist in allen Nachrichten. Mein Bericht über den Zwischenfall in Klosterfelde. Der Stern hat sich für den Titel Attentat auf Honecker entschieden. Ich habe etwas anderes geliefert, aber die Redaktion hat ohne Rücksprache mit mir den Text gekürzt und verfälscht. Der Effekt war eine große Auflagensteigerung und meine Ausweisung. Dem Korrespondenten des BRD-Magazins Stern in der DDR, Bub, ist heute aufgrund grober Verletzungen der gesetzlichen Bestimmungen der DDR wegen wahrheitswidriger und verleumderischer Berichterstattung die Akkreditierung entzogen worden. Ich wäre gerne noch geblieben bei euch. Hab ich mich daran gewöhnt, dass ihr immer bei mir wart? Meine Äckermänner, die alles ordentlich mitgeschrieben haben, 48 Stunden noch. Dann bin ich weg. Zum Abschied sind Rainer Eppelmann und Lutz Rathenow gekommen. Freunde, die keine Angst haben, dass ihr sie seht und belauscht. Ich werde von West-Berlin aus mit ihnen in Verbindung bleiben. Und meine neue Liebe wird mir folgen. Meine Akte könnt ihr schließen. Oder macht ihr weiter, wenn ich im Westen bin. Ich hätte nie gedacht, dass ich das alles mal nachlesen könnte, was sie damals als Lauscher in der Wand von mir herausbekommen und was sie über mich berichtet haben, über 2000 Seiten. Ich fahre heute häufig durch die Leipziger Straße in Berlin. Eine gute Adresse zwischen Potsdamer Platz und Alexanderplatz und komme an unserem Wohnblock von damals vorbei. Meine Frau und ich, wir sind alt geworden, 70 und 80. Meine Lauscher in der Wand? Erinnern Sie sich noch, wenn Sie noch leben? Es ist in meinem Leben eine Vergangenheit, die entrückt, aber nicht vergeht. Ich hatte keine Privatsphäre. Erinnerungen an ein Korrespondentenleben in der DDR. Das war eine Sendung von Dieter Bub.